stehe ich als Erster auf. Zausten Schopf, drück die Falten aus dem Gesicht und blinzle in das Morgenlicht. Doch erst wenn ich dich seh, dann geht für mich die Sonne auf. Erst wenn ich dich seh, dann geht für mich die Sonne auf. Friedlich schlummernd liegst der Nacht und dann wälzt du dich rum. An diesem Morgen liegt Brötchenduft in der Luft, der Kaffeekocher brummt, die Eier blubbern auf dem Herd. Es ist ein perfekter Tag, wie ich ihn am liebsten mag. Du rumpelst schon im Bad. Gleich kommst du zur Tür herein. Immer wenn ich dich seh, dann geht für mich die Sonne auf. Immer wenn ich dich seh, dann geht für mich die Sonne auf. Du setzt dich zu mir an den Frühstückstisch. Du schlägst ein Ei auf und blinzelst mich. Like